Ein Trimruder. Ich kann gut verstehen, dass Buckminster Fuller, der große Veränderer von Paradigmen, für seinen Grabstein die Inschrift »Nur ein Trimruder« wählte. Ein Trimruder ist ein kleines Ruder am großen Ruder eines Schiffes oder Flugzeugs, das es leichter macht, das Schiff oder Flugzeug zu bewegen. Die Gruppe von eben war ein Trimruder. Gandhi war ein Trimruder. Ich bin überzeugt, dass es in allen Organisationen, in den Unternehmen, Verwaltungen, Schulen, Familien, gemeinnützigen und Gemeindeorganisationen eine große Zahl potenzieller Trimruder gibt. Menschen, die unabhängig von ihrer Position führen und ihren Einfluss geltend machen können. Sie können sich selbst und ihr Team oder ihre Abteilung so bewegen, dass die ganze Organisation positiv beeinflusst wird. Menschen dieses Typs ergreifen in ihrem Einflussbereich, mag er auch noch so klein sein, die Initiative. In Kapitel 1 habe ich einige ganz erstaunliche Daten präsentiert, die sich bei einer von Harris Interactive unter Verwendung unseres XQ-Fragebogens, XQ gleich Execution Quotient, Umsetzungsquotient, durchgeführten Studie ergeben haben. Da diese Studie sehr viele aufschlussreiche Erkenntnisse gebracht hat, werde ich mich noch öfter auf sie beziehen. Im Hinblick auf das Thema Einfluss dürfte Sie interessieren, dass nur 31% der Befragten angaben, sie konzentrierten sich auf jene Dinge, bei denen sie direkt etwas bewirken können, nicht auf jene, bei denen sie das nicht können. Führer vom Trimruder-Typ wenden, unabhängig von ihrer formalen Position, Vision, Disziplin, Leidenschaft und ihr Gewissen auf den äußeren Rand ihres Einflussbereichs an. Dadurch dehnt ihr Einflussbereich sich aus. Oft sind das Leute ohne signifikante Position und offizielle Entscheidungsbefugnis. Die Initiative zu ergreifen ist eine Form der Selbstbefähigung. Weder ein formaler Führer noch die Struktur der Organisation oder ihre Jobbeschreibung befähigen sie. Vielmehr befähigen sie sich selbst auf Basis des gerade anstehenden Problems, der aktuellen Schwierigkeit oder Herausforderung. Sie ergreifen Initiative oder befähigen sich selbst auf einer angemessenen Ebene. Die Schlüsselfrage lautet immer: Was ist das Beste, was ich unter diesen Umständen tun kann?